eine schöne Frau. Vielleicht kannst du bei ihr vor viele rein. Denn du weißt das kleine Wort. Vielleicht verheilt vielleicht das Glück der Liebe. Ja, nein, das klingt banal und weit. Doch interessant ist ein. Dieses Wort spricht manchmal Bände. Anfang kann es sein und Ende. Kluge Frauen sagen nur vielleicht. Du sollst nicht mit Blicken so flehen. Ich kann dir nicht weiter gestehen. Verlang nicht auf einmal zu viel. Meist führt uns ein Umweg am besten. Kleine Wort, vielleicht verheißt vielleicht das Glück der Liebe. Ja, nein, das klingt banal und sei. Doch wie interessant ist euch. Nein, dieses Wort manchmal Bände, Anfang kann es sein und Ende. Kluge Frauen sagen nur, manchmal Bände, Anfang kann es sein und Ende. Kluge Frauen sagen nur,